Worauf läuft das nun alles hinaus? Wenn wir erkennen, dass es sich bei mentalen Prozessen, etwa dem Wahrnehmen und Denken, um Muster der Selbstorganisation handelt, können wir eigentlich überall nach solchen Mustern Ausschau halten. Nichts spricht dafür, dass es sie ausschließlich im Gehirn gibt. Wie Bateson sagte, ist es sogar sinnlos und gefährlich, wenn ich beim Holzhacken nur den Gehirnanteil meines Denkens berücksichtige. Außerdem sind solche Musterbildungsprozesse nicht nur im Bereich des menschlichen Lebens zu finden. Bateson selbst hat das Muster untersucht, nachdem sich die Arten über die Jahrmillionen verändert haben. Und er sagt, die Musterbildung verlaufe hier ganz so wie im menschlichen Denken. So kam er darauf, dass der gesamte Evolutionsprozess eigentlich ein Denkprozess ist. Er schrieb, die gesamte selbstkorrigierende Einheit, die Information verarbeitet oder denkt und handelt und entscheidet, ist ein System, Holon, dessen Grenzen durchaus nicht mit denen des Körpers zusammenfallen, auch nicht mit den Grenzen dessen, was man gemeinhin Ich oder Bewusstsein nennt. Und hier muss man sich klar machen, dass zwischen dem denkenden System und der herkömmlichen Vorstellung vom Ich, zum Beispiel als im Gehirn existierend, vielfältige Unterschiede bestehen. Der individuelle Geist wohnt nicht bloß dem Körper inne, sondern auch den Bahnen und Botschaften außerhalb des Körpers. Und es gibt einen größeren Geist, in dem der individuelle Geist nur ein Subsystem darstellt. Wir können unseren Blick noch weiter schweifen lassen. Denkähnliche Muster könnte es auch im Größenordnungsbereich der Zellen oder des genetischen Materials oder sogar der Quantenwellen und der Geometrie des Raums geben. Und auf der anderen Seite auch im Bereich der galaktischen oder kosmischen Größenordnung. Könnten all diese Muster nicht komplex genug sein für Denkschaltkreise? Aber sicher, warum denn nicht? Die Zahl der Sterne in unserer Milchstraße wird ungefähr so hoch geschätzt wie die der Neuronen in der menschlichen Großhirnrinde. Dem intergalaktischen Energieaustausch sind keine Grenzen gesetzt, und die Galaxien selbst weisen eine erstaunliche Ordnung auf. Weshalb also sollte einer Galaxis kein Schaltkreis des Gewahrseins sein? Und wie steht es mit kosmischen Mustern, die wir ihrer Größe wegen gar nicht ausmachen können? Paul Davis, Professor für Physik an der University of Adelaide, schreibt, die Natur ist ein Produkt ihrer eigenen Technologie und das Universum ist ein Geist. Der individuelle Menschengeist ließe sich dann als eine Insel des Bewusstseins im Meer des Geistes verstehen. Wo haben deine Gewahrseinsschaltkreise ihren Ort? Und wo die Gewahrseinsschaltkreise, von denen du ein Teil bist? Sind sie in deinem Kopf oder in deinem ganzen Körper? Oder sind sie Teil eines noch größeren Systems? Dein Gehirnholon ist Teil deines Körperholons und dieses wiederum Teil deines Familienholons, deiner Gesellschaft, deiner Umwelt, deiner ganzen Welt. Jedes dieser Holons stellt dem Gewahrsein Bahnen bereit, die dir offen stehen, wenn dein Herz, das Organ des Fühlens, erwacht. Vielleicht macht das einfache Beispiel vom Holzspalten dir klar, was ich in all diesen Briefen meine, wenn ich sage, dass das Fühlen Gewahrsein gleichsam in zahllosen Tentakeln hinaustastet, um all das zu berühren, was außerhalb unserer selbst zu sein scheint. Und das, was außen zu sein scheint, tastet zu uns hin und antwortet uns mit Tentakeln des Fühlens. Bei gemeinschaftlichen Tänzen und Ritualen, denk etwa an das javanische Schattentheater, die Holy Ways der Navajo oder auch an die Fußballweltmeisterschaft, kommt im Gesamtmuster des Geschehens häufig eine Atmosphäre von Gewahrsein auf. Deshalb sind Rituale, Zeremonien und Feste so wertvoll, ja notwendig für die Gesundheit der Gemeinschaft. Sie verschaffen den Einzelnen Zugang zu einem Gewahrsein, das durch die Gruppenaktivität erschlossen wird. Und was ist mit Energien, die für unsere Sinneswahrnehmung zu subtil sind, in die wir uns aber trotzdem eingebunden fühlen? Was also ist mit den Mustern, die wir als Dralas, Götter, Engel und so weiter fühlen? Sind diese Geflechte von Bahnen des Denkens und Fühlens nicht Sammelpunkte des Gewahrseins? Hier ist viel Platz für Drala-Energiemuster, findest du nicht? Versuch dann und wann, deine Welt mit neuen Augen zu sehen. Meist sehen wir sie einfach als voller Dingklumpen. Aber manchmal kannst du sie auch mit dem Herzen sehen, dann fühlst du, dass sie voller Muster oder Wirbel von Leben, Fühlen und Denken ist. Und all das in einer Ganzheit, die ebenfalls Gewahrsein besitzt und von Fühlen erfüllt ist. Und du gehörst mit deinem Körper, Geist, deinem Fühlen und deinem Gewahrsein mit zu diesen Wirbeln. Ein neues Sehen. Koste es. Es wird dir gefallen.